Sie fand sich in einer Art Bibliothek wieder, nur dass in den Regalen keine Bücher standen, sondern Glaskugeln lagen, ordentlich nach Datum und Uhrzeit sortiert, in denen ähnlich wie in einer Schneekugel Farben und Bilder wirbelten. Bei genauerem Hinsehen fielen ihr die Beschriftungen auf. Schaukel, Nordseeurlaub, 24.07.1993, Geburtstagskuchen, 1.10.1995, verschüttetes Wasserglas, Grundschule, 16.04.1997. Je weiter sie an den Regalen vorbeigingen, desto weiter schritten die Daten voran. Sie ging an Chemieunterricht, 8. Klasse, 9.05.2003 vorbei, überging Schulwechsel, Abitur und Studienbeginn, arbeitete sich durch Auslandsaufenthalte, dramatische Trennungen, das erste Mal MDMA in manchen Kugeln. Waren klarere Bilder enthalten, andere sehr verschwommen. Wieder andere schienen sich im Moment des Daraufschauens zu verändern oder waren sie in einem ständigen Prozess der Veränderung? In der Ferne konnte sie sehen, wie sich das Regal auflöste. Klare Ordnung ging in eine Wolke über. Als sie ihr näher kam, wurde ihr klar, dass auch die Wolke aus tausenden kleineren und größeren Glaskugeln bestanden, alle gefüllt mit einer Art farbigen Rauch. Manchmal schien sich hier und da ein Bild zu manifestieren, bevor es sich plötzlich wieder auflöste. Alle paar Sekunden verfestigte sich in einer Kugel ein Bild und sie reihte sich in das letzte Regalfach ein. Sie las die Beschriftung der letzten Kugel, die gerade in das Regal gerollt war. Traum, Gedächtnisregal, letzte Kugel, 20.05.2025, 15.34 Uhr. Dem folgte die nächste Kugel, darin zu sehen das Schildchen, das sie eben gelesen hatte. Traum, Gedächtnisregal, letzte Kugel, 20.05.2025, 15.34 Uhr. Darunter die Beschriftung Traum, Regal, Beschriftung der letzten Kugel, 20.05.2025, 15.34 Uhr. Neben ihr war in den letzten Augenblicken eine Figur erschienen, die sie nun mit strengen Augen ansah. Vergangenheit und Zukunft. Deine Aufgabe ist es, den gegenwärtigen Augenblick einzufangen, sagte die Figur und reichte ihr einen Köcher, mit dem man vielleicht Insekten oder Schmetterlinge fangen könnte. Sobald sie den Köcher in der Hand hatte, war die Figur wieder in die Ferne gerückt, aber die Aufgabe schien ihr außerordentlich dringlich und mit der Nichterfüllung eine gehörige Strafe einherzugehen. So machte sie sich sofort daran, mit dem Köcher aus der Glaskugelwolke Glaskugeln zu fangen. Hatte sie jedoch erfolgreich eine Kugel mit dem Köcher erwischt, schien sich diese sofort in Luft aufzulösen, um dann augenblicklich mit Schildchen und Beschriftung versehen im Regal wieder aufzutauchen. Egal wie schnell sie versuchte, eine Kugel einzufangen und festzuhalten, sofort war sie wieder verschwunden. Glaskugeltraum, Versuch Nummer 12, 20.05.2025, 15.35 Uhr, las sie auf dem letzten Schildchen und schlug umso energischer mit dem Köcher auf die Kugeln ein. Das ist doch ganz unmöglich, schrie sie zu der Figur im Hintergrund. Da wachte sie auf, etwas verschwitzt aus dem Mittagsschlaf auf dem Sofa. Wo war sie? Welcher Tag war es? Ihre Uhr zeigte 15.36 Uhr.